Jung, weiblich, ostdeutsch und schon viele Jahre Erfahrung auf der politischen Bühne. Zudem Juristin und versiert besonders in der Migrationspolitik. Als liberale Wunderwaffe wurde Linda Teuteberg einst vom Politikmagazin Cicero bezeichnet. Mit diesem Profil hat sie nun auch den Vorsitzenden der Liberalen, Christian Lindner, überzeugt. Er hat sie für den Posten der FDP-Generalsekretärin vorgeschlagen, der nach dem Wechsel von Nicola Baer ins Europaparlament vakant wird. Jetzt muss Teuteberg nur noch die Delegierten auf dem Bundesparteitag der FDP Ende April davon überzeugen, sie zu wählen. Ich freue mich darauf, für die Liberalen in gesellschaftliche Debatten einzutreten, und gleichzeitig habe ich auch viel Demut vor dieser Aufgabe, denn ich finde, es geht auch sehr stark darum, den Kampf um die demokratische Mitte engagiert zu führen, klug zu führen und dafür zu sorgen, dass gerade die demokratische Mitte auch wieder Gestaltungsmehrheiten bekommt. Diese Position der Mitte, für Parteichef Lindner der entscheidende Faktor für die Nominierung. Linda Teuteberg ist eine Politikerin, die die politische Mitte besetzen will. Und deshalb verbindet sie auf der einen Seite Empathie und Weltoffenheit, das Eintreten für den Freisinn und die Freiheit, mit Konsequenz und Rechtsstaatlichkeit auf der anderen Seite. Die gebürtige Brandenburgerin Teuteberg, die in 5 Tagen 38 Jahre alt wird, trat bereits 1998 dem FDP-Nachwuchs, den jungen Liberalen, bei. Im Jahr 2000 folgte der Eintritt in die FDP. In der Folge wurde sie stellvertretende Landesvorsitzende der FDP in Brandenburg. Ihre ostdeutsche Biografie dürfte ein weiterer entscheidender Faktor für ihre Nominierung gewesen sein. Immerhin konnte sie sich gegen prominente Mitstreiter um den Posten wie den NRW-Generalsekretär Johannes Vogel oder den Generalsekretär der FDP Niedersachsen Konstantin Kuhle durchsetzen. Seit 2017 ist Teuteberg Mitglied des Bundestags, dort die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und Obfrau im Innenausschuss. In den vergangenen Monaten war sie das Gesicht der FDP bei allen Fragen um die Migrationspolitik. Ihre Haltung dabei skizziert sie selbst wie folgt. Also wir Freie Demokraten stehen dafür, dass wir zum einen mehr Fachkräftezuwanderung brauchen, als die Union es will, aber auch mehr konsequentes Vorgehen gegen illegale Migration, als die SPD es will. In der Konsequenz klingt das bei ihr dann so. Wir sollten trotzdem nicht in Frage stellen, dass die konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht bei vollziehbar ausreisepflichtigen Personen auch zuverlässig geregelt werden muss.